die Zeit im Nu. Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar? Das ist meine Liebste, meine beste Freundin Conny. Mit Conny macht die Welt Spaß, da erlebst du was. Meine Klügste, meine beste Freundin Conny. Ja, meine Freundin ist immer für mich da. Oh, oh, ist doch klar. Meine beste Freundin Conny, die ist immer für mich da. Hallo, hier ist wieder eure Conny. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwo kein Osterfeuer gibt. Also, ich meine natürlich, wenn Ostern ist. Aber wahrscheinlich ist das viel zu gefährlich, wenn in einer großen Stadt so ein großes Feuer brennt zwischen all den Häusern. Bei uns gibt es nicht so viele Häuser. Aber wir haben eine ganz große Wiese unten am See. Und da treffen sich am Ostersamstag alle Menschen zum Osterfeuer. Das macht Spaß. Überhaupt finde ich, es gibt kaum etwas Schöneres als Ostern. Vor allem, weil Ostern eigentlich schon lange vor Ostern anfängt. Aber genau das könnt ihr gleich hören. Wie das war, als es nur noch 2 Wochen bis Ostern waren und Papa, Jakob und ich am Wochenende in unserem Garten schon mal Holz für das Osterfeuer gesammelt haben. Guck mal, Conny, da, der Osterhase. Oh, wo? Den will ich sehen. Eigentlich glaubt Conny gar nicht mehr an den Osterhasen. Aber sehen will sie ihn doch. Also läuft sie schnell zu dem Fliederbusch, auf den Papa gezeigt hat. Leider hoppelt der Hase ganz schnell weg, als Conny auf ihn zuläuft. Oh, schade. Den hätte ich gern gestreichelt. Der sucht bestimmt schon mal Verstecke für die Ostereier. Schließlich sind es nur noch 2 Wochen bis Ostern. Glaubst du wirklich? Ich weiß nicht. Warten wir's ab. So, jetzt wollen wir den Garten erstmal ein bisschen frühlingsfit machen. Helft ihr mir dabei, Conny, Jakob? Ja! Ich helfen! Papa und Conny arbeiten im Garten, während Kater Mau auf der Schaukel sitzt und ihnen zuschaut. Die beiden haben ihre Gummistiefel angezogen und warme Sachen. Denn obwohl die Sonne schon einige Strahlen hinunterschickt, will es noch nicht so richtig warm werden. Auch Connys kleiner Bruder Jakob hilft mit. Während Papa überflüssige Zweige von den Bäumen und Sträuchern abschneidet, die Conny dann zum Bollerwagen trägt, sammelt Jakob die kleinen Ästchen auf, die Conny dabei herunterfallen. Die Zweige sind alle für das Osterfeuer, Jakob. Feuer! Ja, genau. Ach, ich freue mich schon so auf das Osterfeuer. So, jetzt können die Bäume im Frühling wieder richtig ausschlagen. Und ich glaube, wir haben auch unseren Beitrag fürs Osterfeuer zusammen. Halt, wir brauchen ja noch einen Osterstrauß. Hast du nicht das vergessen? Ja, hier kann ich. Die Birkenzweige sind für drin. Ich komme schon. Nachdem Conny den Bollerwagen mit den Zweigen für das Osterfeuer neben dem Haus abgestellt hat, bringt sie die schönen Birkenzweige hinein und stellt sie in eine Vase. Jetzt muss nur noch der Osterstrauß geschmückt werden. Natürlich mit bemalten Eiern. Conny holt Eier aus dem Kühlschrank und will gleich anfangen mit dem Bemalen. Halt, Conny! Du musst die Eier doch erst auspusten. Auspusten? Warum das denn? Na, erstens würden die Eier schlecht werden, wenn sie wochenlang in der Wohnung herumhängen, statt im Kühlschrank zu liegen. Oder gekocht zu werden? Ja, zum Beispiel. Außerdem wären die Eier mit Inhalt viel zu schwer für die Zweige. Wir wollen sie doch als Schmuck für den Osterstrauß verwenden. Stimmt. Und wie geht das mit dem Auspusten? Schau her. Wir pieksen einfach mit einer Nadel oben und unten jeweils ein kleines Loch in das Ei. Schau mal. So. Ganz vorsichtig. So, dann pusten wir das Eiweiß mit dem Eigelb in eine Schüssel. So, das können wir dann nämlich noch für das Essen verwenden. Ich will auch. auspusten. Mama, lass mich. Oh, sehr gern, Conny. Aber dafür musst du dich ganz schön anstrengen. Das stellt Conny auch ganz schnell fest, als sie es versucht. Conny pustet und pustet. Ganz rot wird ihr Gesicht. Aber der Inhalt will nicht aus der Schale. Und mit einem Mal ist das Ei kaputt. Ja. Oh, macht nichts. Versuch's gleich nochmal. Du wirst sehen, beim zweiten Mal klappt's schon viel besser. So ist es. Das Loch bricht ein bisschen auf, aber das Ei fließt in die Schüssel. Beim dritten und vierten Mal klappt alles perfekt. Aber dann hat Conny auch schon wieder genug. Oh, Mami, mir ist ganz schwindelig. Kannst du nicht weitermachen? Natürlich, Conny, gib her. Jakob, au. Oh nein, Jakob, das lass mich nur allein machen. Du kannst Conny gleich beim Bemalen der ausgeblasenen Eier helfen. Schaut mal, ihr steckt die Eier einfach auf diese Holzstäbchen hier. Dann könnt ihr das ganze Ei bemalen, ohne euch die Finger schmutzig zu machen. Ihr könnt es auch an dem Stäbchen drehen und schöne Ringelmuster machen. Lass mich, lass mich. Ja, natürlich. Ich muss ja noch mehr Eier auspusten. Das Malen macht Conny viel mehr Spaß als das Auspusten. Zuerst malt sie mit Wasserfarben lauter bunte Punkte. Einige Eier werden mit Streifen in allen Regenbogenfarben verziert. Auf ein Ei malt Conny mit einem Lackstift goldene Kringel. Auf ein anderes ein richtiges Gesicht mit Augen, Mund, Nase, Ohren und Stoppelhaaren. Kater Mau ist begeistert von dem Durcheinander auf dem großen Küchentisch. Überall liegen Pinsel, Farben, Stifte, Bindfarben und andere Bastelgerätschaften herum. Jakob hat sich inzwischen auch einen Pinsel genommen und ein buntes Bild gemalt. Als Ostergeschenk für Papa. Conny hat noch jede Menge Ideen für mehr bunte Muster. Doch die Eier sind fast alle. Ich könnte gut ein Osterhase sein, weil ich so viele Eiermuster weiß. Das finde ich auch, Conny. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug Ostereier. Pass auf, ich zeig dir mal, wie man die Eier aufhängt. Es gibt da so einen kleinen Trick. Einen Trick? Was heißt das? Du brichst einfach ein Streichholz ab. So. So? Ja, richtig. Dann knotest du einen Faden um das abgebrochene Streichholz. Langsam. So. Und dann ganz festziehen. So, genau. Und jetzt schieben wir das Streichholz vorsichtig von oben in das Eierloch. Siehst du? Klasse, ein Eieranker. Mhm. Und jetzt können wir die Eier in den Osterstrauß hängen. Schön sieht das aus, oder? Yay! In der Osterzeit kann man aber nicht nur einen Osterstrauß auf den Tisch stellen oder einen Osterkranz an die Tür oder an das Fenster hängen. Man kann auch ganz einfach auf der Fensterbank ein eigenes Ostergärtchen anlegen. Und das geht so. Nimm dir einen kleinen Teller aus dem Küchenschrank. Den polsterst du mit reichlich nasser Watte aus und säst kresse Samen darauf aus. Ein Teller. So, dann Watte drauf. Mhm. Ah, nein, halt. Die muss ja vorher nass gemacht werden. Genau. So. So. Und Kresse darauf aussehen. Richtig so? Mhm. Ja, du solltest nur in der Mitte etwas Platz freilassen. So viel etwa. Na, ich glaube ja nicht, dass auf Watte etwas wachsen kann. Oh, du wirst schon sehen. Du musst die Watte nur immer schön feucht halten. Das sieht aus, als ob man Vogelfutter auf Schnee gestreut hat. Hier, nimm die kleine grüne Gießkanne. Damit kannst du dein Ostergärtchen immer schön begießen. Danke. Wie oft soll ich denn gießen? Die Kresse sollte regelmäßig, aber höchstens einmal am Tag gegossen werden. Sonst wird es nichts. Am nächsten Morgen läuft Conny als erstes zu ihrem Gärtchen auf der Fensterbank. Ob Mama recht hat? Ob aus diesen kleinen schwarzen Punkten auf der Watte wirklich richtige kleine Pflanzen gewachsen sind? Och, da ist überhaupt nichts zu sehen. Rein gar nichts. Ich hab doch gesagt, auf Watte kann eben nichts wachsen. Nur Geduld, Conny. Ein paar Tage braucht die Kresse schon, bis aus Wasser und Licht etwas wächst. Du wirst sehen, bis Ostern wird es ein richtiger grüner Garten sein. Versprochen? Versprochen. Conny weiß nicht, ob sie das wirklich glauben soll, aber auf jeden Fall begießt sie die Watte wieder. Und tatsächlich tut sich langsam etwas. Am zweiten Tag sieht es so aus, als ob kleine weiße Würmchen an den Samen hängen. Und am dritten Tag sieht man endlich winzige grüne Blättchen. Mein Garten ist ein richtiger Oster-Adventskalender. Jeden Tag gibt's was Neues. Jeden Tag sind die Pflanzen ein wenig größer. Und jeden Tag ist Ostern etwas näher gerückt. Bald klärt sich auch, warum Conny ein wenig Platz in der Mitte ihres Gartens lassen sollte. Mama zeigt ihr, wie sie ein kleines Eierhaus bauen kann. Schau mal, Jakob, das wird ein Eierhaus, ein Haus aus einem Ei. Ein Ei, zwei Ei. Nein, danke, Jakob, ein Ei ist genug. Jetzt brauche ich einen schwarzen Füllstift. Der ist gut. Damit zeichne ich eine Tür auf das Ei. Und zwei Fenster. Hier, so. Jetzt brauchen wir noch ein Dach. Ein rotes Dach. Richtig, Jakob. Ein rotes Dach. Das machen wir nämlich aus diesem roten Buntpapier. So. Das noch rausschneiden. So. Und jetzt noch knicken. Ja. Ja. Hier oben. Ja. Und fertig ist das Dach. Fast fertig. Der Schornstein fehlt noch. Dafür brauche ich nur noch ein Stück schwarzes Papier zusammenzurollen. Genau so. Ja, einschneiden. So. Und aufkleben. Wo ist der Klebstoff? Hier. Danke, Brüderchen. Ach, na. So, fertig. Warte. Ach ja, die Watte. Daraus wollte ich noch den Rauch machen, der aus dem Schornstein quillt. So, sieht doch richtig echt aus, oder? Das Haus setzt Conny in den grünen Garten auf der Fensterbank. Und zum Abendessen gibt es für Mama und Papa und Jakob und Conny ein Butterbrot mit Kresse aus Connys Ostergarten. Dazu ein Paradieschen, Cracker, Mineralwasser und Milch für Jakob. Das ist richtig gesund, oder? Ja, Conny. Kresse schmeckt nicht nur gut auf Brot, Quark oder Salat, sondern enthält auch ganz viel Vitamin C. Verschiedene B-Vitamine, Kalium, Calcium, Eisen und Phosphor. Das ist gut für den ganzen Körper. Wow. Hoffentlich hast du nicht deinen ganzen Ostergarten für unsere Brote abernten müssen. Nein, Papa, da wächst jeden Tag wieder was nach. Mhm. Außerdem habe ich nur auf der einen Seite abgeschnitten. Dann kann ich ja unser Abendessen ohne schlechtes Gewissen genießen. Lecker. Lecker. Endlich ist Ostersamstag. Am Morgen zieht Conny mit Papa den Bollerwagen mit den Zweigen zum großen Platz am See. Hier wird am Abend das Osterfeuer sein. Alle wollen hingehen. Kommt dein Freund Simon denn auch, Conny? Ja, und Anna auch. Papi, bringen eigentlich alle Leute ihre Zweige zu dem Osterfeuer? Das weiß ich nicht. Aber das ist eine gute Gelegenheit, den Garten in Schuss zu bringen und einen Beitrag zum Osterfeuer zu leisten. Das Feuer besteht aber vor allem aus großen Ästen und sogar ein, zwei kleinen Bäumen, die von der Feuerwehr aufgebaut werden. Das ist aber lustig. Was denn, Conny? Ach, dass die Feuerwehr Feuer macht. Dabei sollen sie doch eigentlich Feuer löschen. Ja, da hast du schon irgendwo recht. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Jungs von der Feuerwehr das Licht verwechseln und heute Abend aus Versehen das Feuer löschen. Conny findet es sehr interessant, dabei zu sein, wie das Holz für das Osterfeuer aufgestapelt wird. Aber bald müssen sie wieder nach Hause gehen. Und dann kann Conny nur darauf warten, dass es Abend wird. Endlich ist es soweit und sie können zum Osterfeuer gehen. Aufgeregt hüpft Conny neben Mama und Papa her. Anna und Simon sind auch dabei. Selbst Jakob nehmen sie im Buggy mit, obwohl der schon ganz müde ist. Viele Leute warten schon auf das Osterfeuer. Sie reden miteinander, hören Musik, essen oder trinken etwas und warten darauf, dass es dunkel wird. Denn erst dann wird das Feuer angezündet. An einer Stelle des Berges aus Ästen und Zweigen ist zusätzlich Stroh aufgeschichtet worden. Langsam wird es dunkel. Ein Feuerwehrmann zündet das Stroh mit einer Fackel an. Ist das schön. Seht mal, wie schnell die Flammen hochschlagen. Ja, jetzt brennt schon der ganze Berg. Hi. Ja, man kann gar nicht dicht herangehen. Und das sollt ihr auch nicht. Bleibt immer schön hinter der Absperrung, Conny. Ja, Mami, ist doch klar. Connys Kopf ist schon ganz rot vor Hitze. Dicke Rauchwolken steigen in den Himmel und über den Flammen flimmert die Luft. Conny rennt mit Anna und Simon um das Feuer herum. Manche Stellen hat das Feuer noch nicht erreicht. Mit einem Mal bleibt Conny stehen. Da, im Holzhaufen, ein Hase. Ja, ich sehe ihn auch. Oh, wie süß. Tatsächlich. Im Holzhaufen sitzt ein kleiner dunkler Hase und duckt sich ängstlich. Wegen der vielen Leute traut er sich nicht aus seinem Versteck. Oh, er wird verbrennen, wenn ihn niemand rettet. Wir müssen der Feuerwehr Bescheid sagen. Aufgeregt läuft Conny zu einem Feuerwehrmann und erzählt ihm, was passiert ist. Der Feuerwehrmann holt den Hasen mit seinen dicken Handschuhen aus dem heißen Holzstapel. Er setzt ihn auf das Gras. Viele Kinder stehen im Kreis drumherum. Ängstlich hockt das Häschen dicht an den Boden gedrückt und rührt sich nicht. Ist es tot? Wir müssen es begraben. Oh mein, spinnst du, Simon? Wenn das der Osterhase ist. Vielleicht ist es ja noch gar nicht tot. Plötzlich beginnt der Hase sich zu regen. Er hoppelt vorsichtig und ist dann ganz schnell im Gebüsch verschwunden. Ah, oh, er lebt! Fröhliche Ostern! Gott sei Dank! Ach, schön. Conny ist überglücklich. Jetzt hat sie erst einmal Hunger und Durst. Papa? Ja, Conny, hier, was ist denn? Kaufst du mir eine Bratwurst und eine Limo? Na klar. Connys Papa ist heute großzügig. Er kauft für alle Wurst und Limonade. Mmh, das schmeckt. Das kann man wohl sagen. Eine ganze Weile schauen Conny, Anna und Simon dann noch fasziniert in die flackernden Flammen, die die Luft rot färben und ihre Gesichter erwärmen. Doch irgendwann ist das Feuer ganz klein geworden. Ein Feuerwehrmann schiebt mit einem Bagger die Reste zusammen. Conny will bis zum Schluss bleiben, aber Papa und Mama meinen, dass Conny jetzt ins Bett muss. Jetzt schon? Ich bin noch gar nicht müde. Aber Jakob ist schon lange im Buggy eingeschlafen. Na und? Und Simon und Anna sind auch schon mit ihren Eltern nach Hause gegangen. Also, auf geht's. Na gut. Zu Hause merkt Conny, dass sie nach Rauch riecht. Viel mehr, als wenn sie Opa besucht hat, der immer so viele Zigaretten qualmt. Und dann liegt sie lange wach. Zu aufregend war das heute. Ob der Hase vom Osterfeuer wirklich ein Osterhase war? Schließlich schläft Conny doch ein. Im Traum hoppelt sie als Osterhase herum und versteckt Eier. Obwohl es durch das Osterfeuer am Abend doch ziemlich spät geworden ist, wacht Conny am nächsten Morgen ganz früh auf. Es ist Ostersonntag. Mama, Papa, Jakob, aufstehen! Es ist Ostern! Noch vor dem Frühstück laufen die Kinder in den Garten und suchen Ostereier. Hier ist eins hinter dem Baum. Und hier in der grünen Gießkanne. Oh, Marzipan! Schokolade! Ja, Jakob, du hast ein Schokoladenei gefunden. Oh, und schau mal hier, in der Sandkiste. Ganz viele Zuckereier. Und hier an der Wäscheleine, ein Schoko-Osterhase. Überall im Garten sind Ostereier versteckt. Das kann ja nur der Osterhase gewesen sein. Schließlich haben Mama und Papa noch geschlafen. Kater Mau wundert sich ein bisschen über das Gerenne im Garten. Sonst ist hier nicht so viel los. Aber Conny ist heute Morgen überhaupt nicht zu bremsen. Wo habe ich denn noch nicht nachgesehen? Ich weiß, im Vogelhäuschen. Da ist nichts. Und hier? Da auch nicht. Aber da! Wer sagt's denn? Oh, ein ganzes prall gefülltes Osternest. Jakob, komm her! Ja! Es riecht nach Rauch. Oh, jetzt bin ich mir ganz sicher, dass es wirklich der Osterhase war, den wir gestern gerettet haben. Eigentlich ist es ja auch ganz egal, ob es den Osterhasen nun gibt oder nicht. Aber komisch ist es schon, dass der Hase ausgerechnet im Osterfeuer war. Und dann war er so schnell verschwunden. Und es hat wirklich nach Rauch gerochen, als ich das Osternest gefunden habe. Ganz stark. Naja, jedenfalls sollte jeder mal bei einem Osterfeuer gewesen sein. Das ist schon ein tolles Erlebnis. War doch gut, dass ich euch davon erzählt habe, oder? Und wie ich Fußball spielen gelernt habe, davon erzähle ich euch gleich. Hallo, hier ist wieder eure Conny. Ihr müsstet mich eigentlich auch aus der Zeitung kennen. Naja, ehrlich gesagt, so bekannt ist die Zeitung, glaube ich, auch wieder nicht, in der das über mich gestanden hat. Aber bei uns in der Gegend haben alle gelesen, dass ich jetzt ein Fußballstar bin. Aber mal von Anfang an. Mein Onkel Günther spielt Fußball, obwohl er genauso alt ist wie Papa. Mein Papa spielt schon lange nicht mehr Fußball. Aber Papa ist mit mir zum Fußball gegangen, am Sonntag, als Onkel Günther mit seiner Mannschaft gespielt hat. Dem VfL. Ja, los doch! Nach vorne! Nach vorne! Los, los doch! Spiel ab! Der steht doch völlig frei! Ja, abspielen! Ach nein, abgefangen! Und zurück, schnell! Nein, nach vorne! Nein, Conny, absichern müssen Sie die Abwehr verstärken. Das Spiel läuft doch höchstens noch nach 2 Minuten vielleicht. Das denken doch alle absichern. Ich finde, Sie müssen ein Tor schießen. Dann gewinnen Sie nämlich. Da siehst du, Sie haben den Ball wieder. Ja, ja, lauf doch vor, Onkel Günther! Ja, du hast recht, Conny. Nach außen! Und dann flanken, ja! Yeah. Onkel Günther, schieß! Na, da hat Conny ihrem Papa aber gezeigt, dass sie schon eine ganze Menge vom Fußball versteht. Onkel Günther und der Außenstürmer sind nämlich nicht mit zurückgelaufen, sondern haben an der Mittellinie gewartet. Und als die Abwehr dem Gegner den Ball abgenommen und schnell wieder nach vorne gespielt hat, ist der Außenstürmer mit dem Ball fast bis zur Grundlinie auf der anderen Seite gelaufen, hat dann eine weite Flanke nach innen geschlagen, genau auf Onkel Günther. Der hat den Ball mit der Brust angenommen und sofort geschossen. Und drin war er. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab. Conny läuft sofort zu Onkel Günther. Conny! Onkel Günther, ihr habt gewonnen, weil du das Siegtor geschossen hast. Ja, du hast uns eben Glück gebracht, Conny. Du kannst ruhig öfter zum Zuschauen kommen. Ach, weißt du, Onkel Günther, da habe ich eine bessere Idee. Da bin ich mal gespannt. Was hat Conny wohl gemeint, als sie sagte, sie hätte eine bessere Idee, als Onkel Günther beim Fußballspielen zuzuschauen? Onkel Günther erfährt es sofort, als er mit Conny und ihrem Papa nach Hause fährt. Statt sich vom anstrengenden Fußballspiel ausruhen zu können, muss er mit Conny im Garten Fußball spielen. Die Wäscheleine mit den Haltestöcken ist das Tor. Gut, dass gerade keine Wäsche dran hängt. Der Apfelbaum ist die Eckfahne. Und dann geht's los. Sogar der weiß-grau gestreifte Kater läuft ganz aufgeregt mit auf dem Rasen herum. Moment! Nicht nur du kannst Tore schießen. Ich auch! noch. Aha. Von wegen. Gehalten. Hier hast du ihn wieder. Aber jetzt, aus vollem Lauf. Das werden wir ja sehen. Oh, oh, der ist drin. Oh, also weißt du, Conny, eigentlich hatte ich mich auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen gefreut. Und mit wem soll ich dann Fußball spielen? Keine Müdigkeit vorschießen. Vorschützen heißt das. Keine Müdigkeit vorschützen. Das sagst du zu mir? Na warte, jetzt schieße ich mal ein Tor. Moment. Na, geh weg. Moment. Gegen mich schaffst du das nie. Das werden wir ja sehen. Moment. Den ganzen Nachmittag muss Onkel Günther mit Conny im Garten Fußball spielen. Conny ist total begeistert. Jetzt will sie unbedingt im Verein spielen. Ihre Mama ist sich aber nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Gibt es denn eine Mannschaft für so Kleine? Na klar, wir haben doch die Pampers-Liga. Was? Pampers-Liga? Aber ja? Ich bin doch kein Baby mehr und Windeln brauche ich schon gar nicht. Na, keine Panik, das heißt nur so. Naja, eigentlich heißt es auch nicht Pampers-Liga, sondern F-Jugend. Das sind die Kleinsten bei uns. Es ist aber schon eine richtige Liga mit regelmäßigem Training, Spielen und einer echten Fußballausrüstung und allem, was dazugehört. Oh ja, da will ich mitmachen. Mama, Papa, darf ich? Bitte, bitte, bitte. Wir wollen mal sehen. Natürlich erlauben Connys Eltern ihr, im Verein Fußball zu spielen. Wenn sie es denn so gerne möchte. Außerdem, was sollte falsch daran sein, mit anderen Kindern draußen an der frischen Luft Sport zu treiben? Am nächsten Dienstag holt Onkel Günther Conny ab. Er hat für sie ein Trikot und eine kurze Hose in den Vereinsfarben dabei. Die rote Farbe passt wunderbar zu der roten Schleife, die sie im Haar hat. Sie packen die Kleidung in eine kleine Sporttasche und dann geht's los. Aufgeregt fährt Conny mit Onkel Günther zum Fußballplatz. Einige Kinder sind schon da, Jungen und Mädchen. Groß und klein, blond und braun, mit kurzen und langen Haaren, mit und ohne Brille, aber alle in Connys Alter. Conny zieht sich schnell um, damit es mit dem Training losgehen kann. Kennst du den Trainer? Wie ist der denn so? Ja, natürlich kenne ich den Malzi. Ich habe ihm auch schon von dir erzählt und dass du unbedingt mitspielen möchtest. Er ist ganz nett. Du wirst schon sehen. Malzi? Komischer Name. Komm, da ist er. Hallo ihr beiden. Hi Günther. Hallo Malzi. Das ist also unsere neue Spielerin. Ich bin Herr Malz, aber alle nennen mich Malzi, wie du schon gehört hast. Ja, hallo. Dann komm mal mit zu den anderen. Malzi stellt Conny den anderen Kindern vor. Und dann kann es endlich losgehen mit dem Training. Warm laufen, einmal um den Platz und ab. Okay. Ich bin schon warm, ich brauche nicht zu laufen. Du meinst, weil es heute so heiß ist? Nein, das ist damit nicht gemeint. Es geht um deine Muskeln und die musst du trotzdem warm machen, damit du dir keine Verletzung holst. Los, lauf mit. Alles klar. Nachdem die Kinder einmal um den Platz gelaufen sind, geht es immer noch nicht sofort los mit dem Fußballspielen. Erst einmal müssen sie ein paar Turnübungen machen, damit wirklich alle Muskeln und Bänder bereit sind. Aufwärmgymnastik nennt Herr Malz das. Aber schließlich kommt doch der Moment, auf den alle warten. Der Trainer holt ein großes Netz mit vielen Fußbällen und verteilt sie an die Kinder. Hallo, Sie sind da! Ja! Schneller! Alle mal herhören! Hallo, ihr rollt jetzt den Ball unter einem Fuß vorwärts. Immer ein kleines Stück. Schaut mal her. Ja. So, seht ihr? Mhm. Und dann wieder rückwärts. So. Und schließlich seitwärts. Ja, genau so. Einmal nach links, einmal nach rechts. Und dann immer weiter so. Das Ganze von vorn. Na los. Ja, gut so, Conny. Gut. Diese Übung ist einfach. Auch Conny hat überhaupt kein Problem damit. Dann aber wird es etwas komplizierter. So, jetzt üben wir das Dribbeln. Ihr lauft vorwärts, in die Richtung bitte. Und dabei tippt er den Ball immer wieder kurz an, ohne dass er zu weit wegrollt. Alles klar? Ja, alles klar. Dann los. Ah, das bringt Spaß. Ja. Sehr gut so. Ist aber auch anstrengend. Das Dribbeln ist gar nicht so leicht. Vor allem nicht für Conny, die ja noch nie richtig Fußballspielen geübt hat. Aber schließlich klappt es auch bei ihr einigermaßen. Danach spielen sie Ball abjagen. Das macht Spaß. Aber Conny will endlich richtig Fußball spielen und Tore schießen. Deshalb ist sie doch hierher gekommen. Wann spielen wir denn endlich? Keine Sorge, am Ende des Trainings machen wir auch ein kleines Spielchen. Aber vorher müsst ihr erst mal gelernt haben, wie man richtig mit dem Ball umgeht. Und wie ich sehe, hast du heute schon eine ganze Menge gelernt, Conny. Mhm. So ein kleines Lob tut doch wirklich ganz gut. Und als es dann tatsächlich ein Spiel auf die kleinen Tore gibt, macht es Conny gleich doppelt so viel Spaß. Obwohl sie nicht so viel Fußball gespielt hat, wie sie sich vorgestellt hat, und obwohl sie heute auch noch kein Tor geschossen hat, freut sich Conny schon auf das nächste Training. Connys Eltern wollen von ihr wissen, wie das erste Training gewesen ist. Voller Begeisterung erzählt Conny vom Laufen, von der Gymnastik, vom Spiel und von Malzi. Und Mama stellt fest: Na, wenn ich mir deine Sportsachen so ansehe, in Zukunft werde ich die Waschmaschine wohl häufiger anwerfen müssen. Aber das ist nicht das Einzige, was sich durch Connys neuen Sport verändert hat. Nachdem sie ein paar Mal beim Training war, schaut sie sich im Wohnzimmer ganz interessiert ihre Beine an, als Mama und Papa hereinkommen. Aber Conny, deine Beine sind ja voller blauer Flecken. Ja, lustig, nicht? Das ist deshalb, weil Henning beim Training nicht immer den Ball trifft, sondern manchmal auch meine Beine. Hallo, Katamau. Kuschelst du mit meinen blauen Flecken? Ja, aber kann man denn da gar nichts gegen machen? Da macht er ja deine ganzen Beine kaputt. Katamau? Ach, dieser Junge natürlich. Schienbeinschützer. Wie bitte? Conny braucht Schienbeinschützer. Dass ein Junge mal Connys Beine trifft, kommt beim Fußball immer wieder vor. Deshalb trägt man Schienbeinschützer. Die sind aus Plastik und werden unter die Stutzen, also unter die Fußballstrümpfe, gesteckt. Mhm. Und sie schützen vor blauen Flecken. So einfach ist das. Ja, die haben welche von den Jungs auch. Ja, dann müssen wir eben Schienbeinschützer für dich kaufen. Und ich brauche Fußballschuhe mit solchen Knubbeln dran. Knubbeln? Ach so, du meinst Stollen, damit du auf weichem Boden besser laufen kannst. Stollen? Das glaube ich nicht. Stollen gibt's doch immer zu Weihnachten. Da kann man doch nicht mitlaufen. Mit denen schon. Das, was du Knubbeln nennst, sind in der Fußballsprache Stollen. Die kleinen Noppen unter der Sohle. Ja, genau, die meine ich. Gleich am nächsten Tag geht Mama mit Conny einkaufen. Sie kaufen Schienbeinschützer, die mit einem Klettverschluss hinten geschlossen werden, so dass sie genau um Connys dünne Beine passen. Und dann suchen sie gemeinsam Fußballschuhe mit Stollen für Conny aus. Welche, die leicht und trotzdem fest sind und nirgendwo drücken. Aber das Tollste ist, an den Fußballschuhen ist auch ein bisschen Rot dran. Jetzt habe ich ein rotes Trikot mit weißen Streifen, eine weiße Hose mit roten Streifen, rote Stutzen mit weißen Streifen und Fußballschuhe mit Rot und Weiß dran. Und eine rote Schleife. Ja, genau. Und eine rote Schleife. Zu Hause testet Conny gleich ihre neuen Fußballschuhe. Zum Anziehen und Zuschnüren setzt sie sich auf den Ball, wie ein richtiger Fußballprofi. Überhaupt ist Conny jetzt völlig vom Fußballfieber gepackt. Auf der Straße kickt sie alles, was ihr in den Weg kommt. Steine, Äste, eine Dose. Der Papierkorb neben der Bank ist das Tor. Und mit der Dose muss sie ihn treffen. Damit die am Ende auch wirklich im Abfallkorb landet, muss sie die Dose aber in die Hand nehmen und dann aus der Luft schießen. Ein Wolle-Schuss der Mittelstürmerin. Und Tor! In jeder freien Minute spielt Conny mit ihren Freunden Fußball. Und samstags guckt sie mit Papa Fußball im Fernsehen. Bald kennt sie die Namen von vielen Spielern und kann Mama sogar erklären, was Abseits ist. Und zwar mindestens auf gleicher Höhe. Und dann gibt es noch das passive Abseits. Aha. Das ist, wenn ein Spieler eigentlich abseits steht, aber überhaupt nichts macht, auch keinen von der anderen Mannschaft stört oder behindert oder so. Oh, jetzt bin ich aber platt, Conny. Willst du etwa Fußballprofi werden? Au ja! Oh. Conny verpasst nie eine Trainingsstunde. Sie traut sich, jeden Ball anzunehmen. Sogar Kopfball kann sie. Und weil Conny viel schneller ist als Yannick oder Tobi, kann sie ihnen ruckzuck den Ball abnehmen. Die beiden gucken ziemlich dumm aus der Wäsche. Na los! Ja! Hier, schon. Hier. Ja, hier. Ich hab ihn! Ja, steht frei! Hier, Conny! Und jetzt? Ja! Ja! 5:1 fürs rote Team! Ja! Schluss für heute, ab in die Kabine! Conny, komm doch noch mal her, bitte. Was ist denn, Malzi? Habe ich was falsch gemacht? Nein, ganz und gar nicht, Conny. Im Gegenteil. Ich finde, dafür, dass du erst seit kurzem bei uns mittrainierst, machst du deine Sache schon mehr als gut. Deshalb habe ich beschlossen, dich am Sonntag in der Mannschaft mitspielen zu lassen. Du weißt, dass wir ein wichtiges Punktspiel haben. Ich darf mitspielen? Diesen Sonntag schon? Wow, gigantisch. Und wo soll ich spielen? Im Sturm. Du bist schneller als Yannick, Marc und Charlotte. Und schießen kannst du auch. Ich glaube, wir probieren es mit dir ruhig mal als Mittelstürmer. Super! Conny ist überglücklich. Davon hat sie geträumt, in einem wichtigen Spiel mitspielen zu dürfen und dann auch noch als Mittelstürmerin. Aber dann kommt es erst einmal ganz anders. Am Dienstagmorgen tut Conny der Hals weh. Und am Nachmittag hat sie Fieber. Richtiges Fieber. Kein Fußballfieber. Ich muss aber doch zum Training. Oh nein, Conny, wirklich nicht. Mit Fieber ist das viel zu gefährlich. Bleib erst mal im Bett liegen und werd wieder gesund. Bestimmt kann ich dann am Sonntag auch nicht mitspielen. Ja. Und es wäre doch das erste Mal gewesen. Ach, Conny, es tut mir ja auch leid. Aber dann verschiebt sich das erste Mal eben nur um ein oder zwei Wochen, hm? Ich will doch auch meine Mannschaft nicht im Stich lassen. Die rechnen fest mit mir. Bitte, Mama, gib mir noch einen Vitaminsaft. Ich will so schnell wie möglich wieder gesund werden. Ja, mein Schatz. Vielleicht liegt es an Connys Glücksteddy. Oder an Kater Mau, der so beruhigend auf ihrer Bettdecke geschnurrt hat. Vielleicht liegt es auch am Vitaminsaft. Oder ganz einfach daran, dass sie so schnell wie möglich wieder gesund werden will. Jedenfalls ist Conny am Freitag wieder ganz fit und darf zum Training. Damit steht ihrem Einsatz am Sonntag nichts mehr im Weg. Zur Sicherheit übt sie den ganzen Samstag dann auch noch mit Anna Tore schießen. Hier, nochmal! Pass auf, das wird eine Bogenlampe! Ja! Boah, unhaltbar, Wahnsinn! Und jetzt einer mit dem Vollspann! Achtung, Anna! Tor! Boah, klasse! Am Sonntag ist dann der große Tag gekommen. Das Punktespiel der F-Jugend wird angepfiffen und Conny ist dabei. Papa, Mama und Onkel Günther stehen am Spielfeldrand und feuern Connys Mannschaft an. Ja, Conny, gut so. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Ja, schön, schießen. Geh wieder auf, los, weiter. Weiter spielen. Ja, gut. Abgeben, Yannick. Doch trotz der großartigen Unterstützung von außen erzielt die F11 vom VfL in der ersten Halbzeit nur ein Tor und die anderen zwei. Das Spiel geht hin und her, aber der Ball will einfach nicht noch einmal ins gegnerische Tor. Halbzeit. Du hast auch kein Bein. Jetzt beruhigt euch mal erst. Hallo. Hier. Ich hab für euch alle Orangensaft. Ja! Weitergeben. Hey, langsam, es ist für jeden etwas da. Und dann hört mir mal zu. Gratulation. Ihr habt prima gespielt. Ja. Ich weiß, die sind immer etwas schneller als ihr. Bis jetzt jedenfalls. Aber ich glaube, die anderen sind jetzt viel zu müde, um das durchzuhalten. Ja, ihr müsst nur so weitermachen wie bisher. Dann wird das schon noch was. Ja, klar wird das was. Nachdem Malzi seine Spieler und Spielerinnen etwas aufgemuntert und sich alle etwas erholt haben, geht das Spiel weiter. Weil der Ball zu selten nach vorn kommt, geht Conny zurück ins Mittelfeld und holt sich den Ball selbst vom Gegner. Anna schießt und erzielt den Ausgleich. Es steht 2-2. Aber noch ist das Spiel nicht zu Ende. Die andere Mannschaft bekommt wieder den Ball und beinahe landen sie einen Treffer. Doch Torhüter Lars hält den Ball. Dann, kurz vor dem Schlusspfiff, bekommt Conny den Ball. Dieses Mal ist sie einfach nicht mit zurückgelaufen, sondern vorn stehen geblieben. Mit dem Ball dribbelt sie auf das Tor zu. Nur zwei Verteidiger und der Torwart stehen noch davor. An dem einen geht sie vorbei und dann... Aua! Foul! Hey! Das war faul! Das war gemein! Komm, steh wieder auf! Conny wird ganz gemein geschubst und es gibt einen Freistoß. Die anderen bilden eine Mauer. Es ist ganz still auf dem Platz. Schau mal, die sind viel zu klein für eine richtige Mauer. Schieß einfach wieder so eine Bogenlampe. Wie gestern. Oh ja, ich versuch's. Conny darf den Freistoß selbst ausführen. Sie nimmt 5 Schritte Anlauf, trifft den Ball mit voller Wucht und im hohen Bogen fliegt er über die Mauer und über den Torhüter hinweg ins gegnerische Netz. Alle Spieler und Spielerinnen jubeln und die Zuschauer sind begeistert. Connys Mannschaft hat gesiegt. Und Conny ist mächtig stolz. Nicht nur, dass sie dabei war. Sie hat auch noch das entscheidende Tor geschossen. Ja, so war das. Und am nächsten Tag war ich sogar auf der Sportseite von der Zeitung zu sehen. Da stand, schießt wie ein Profi. Conny aus der F-Jugend. Bin ich nun also ein Fußballstar oder nicht? Wer lernt jeden Tag dazu und probiert gern Neues aus? Wer ist fröhlich und ganz wunderbar? Wem vergeht die Zeit im Nu? Wer sieht immer lustig aus mit ihrer roten Schleife im Haar?